Geocachologie. Geocaching? Was denn das? Naja, ich weiß nicht. Muss man 2013 wirklich noch irgendjemandem erklären, was Geocaching ist? Hat nicht längst jeder irgendwo oder irgendwie irgendwas über diese GPS-Schnitzeljagd gehört? Wahrscheinlich schon. Das Hobby erfreut sich ja auch immer mehr Zulauf. Das kommt wahrscheinlich daher, weil es eine sehr vielseitige Freizeitbeschäftigung ist. Mittlerweile bieten sich auch etliche Nebenschauplätze, auf denen dann so manches lustige, aber auch skurrile Sachen passieren, was wohl nicht ausbleibt, wenn Menschen unterschiedlichster Charakteren zusammentreffen. Ich selbst cache auf geocaching.com. Ich bin das H aus H&P. Vielleicht denkt sich der ein oder andere, warum macht die denn jetzt hier eine Audiodatei? Das kam folgenderweise. Ich war auf der Suche nach Podcasts. Nee, nix mit Geocaching. Einfach nur Podcasts. Also irgendwas für zwischendurch, Comedy oder so. Also es soll ja auch noch was neben Geocaching geben. Habe ich zumindest mal gehört. Naja, dann habe ich es ja doch getan und nach Geocaching gesucht. Ja, und im Suchen habe ich ja mittlerweile Erfahrung, also habe ich auch gefunden. Unter den Podcastern findet man natürlich auch richtige Profis. Die machen da schon einige Folgen lang und können es auch richtig gut. Sollte das hier so einer vor die Ohren kriegen, würde er wahrscheinlich nur einen Kopf schütteln. Weil die hier natürlich gleich raushören, was ich für ein Stümper bin. Naja, ist halt so. Beim Durchsuchen der Podcasts bin ich auf einige bayerische Berichterstatter gestoßen und natürlich auf die Nordlichter, die sind echt gut vertreten. Ja, und dann habe ich mir so gedacht, ey, okay, hier Paderborn, Göttingen, das ist schon nah dran. Und, wie sieht's aus mit Hessen? Nix, oder, naja, ja, wie, ach doch, ja, jemand aus Frankfurt. Das ist doch schön. Ja, aber, wie sieht's denn hier aus, Nordhessen? Ja, haben wir da jetzt etwa nichts, oder wie? Ja, also wenn ihr da was wisst, vielleicht gab's ja auch schon mal was, oder, vielleicht habe ich einfach was übersehen, dann berichtet mir das doch mal. Nun, vielleicht ist hier auch regional nicht so viel los. Naja, das glaube ich aber eher nicht. Wo ich nun so gerade am Erzählen bin, wollte ich auch noch was Aktuelles einbinden. Heute ist ja Weltspartag. Halloween! Die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November. Ein Brauchtum aus Irland. Ja, Süßes oder Saures ist bei uns in der Region eh schon vorbei. Ja, zu spät. Warum? Die bekloppten Geocacher haben es auf den 26.10. vorgelegt. Anastasis, die Pforten zum Opfertisch. GC4FMW8. Ja, da könnt ihr euch mal Bilder von diesem Treffen ansehen. Oder ihr besucht die Facebook-Seite der bekloppten Geocacher. Das ist nämlich ein Team von Geocachern, die sich 2011 gegründet haben und am letzten Wochenende ein hammermäßiges Event ablieferten in Wolfhagen am Flugplatz. Schaut euch das ruhig mal an, auch wenn die Veranstaltung jetzt vergangen ist. Ich vermute stark, dass wenn das nächste Jahr nochmal stattfinden sollte, sie nicht gleich am ersten Tag die maximale Teilnehmerzahl überschritten haben, sondern gleich eine Stunde nach der Veröffentlichung. Also richtet euch schon mal schön ein auf ein Mega-Event 2014. Ja, aber jetzt wollen wir doch mal schauen, was es noch in der Zukunft gibt. Da ist morgen am 1. November das After Halloween Hexenneujahr Party. Afterparty. Diesen komplizierten Titel erklärt euch HABU 10 unter GC4QFAC. Das Event findet in Neustadt-Kreis Marburg statt und beginnt um 19:30 Uhr. Es ist eine maximale Teilnehmerzahl von 30 angegeben. Ich habe da gestern mal ins Listing geschaut und da waren noch Plätze frei. Am 2.11. ist das zweite kleine Treffen auf Scheid in Niederwerbe. GC4MMB3. Wer danach noch nicht genug eventet hat, sollte auf keinen Fall GC4Q9T4 verpassen. Von Bluebird Germany, Purple Rain und Diddy Bolle. Das Souvenir from Space findet am 6. November statt. Natürlich, da ist dann schon der Anlass zu Diskussionen. Muss das sein? Da fliegt so einer ins All. Interessiert mich das? Aber das wird bestimmt ein schönes Event. Darum geht mal hin. Die Souvenirjäger wissen es ja eh schon alle. Es gibt ein Bildchen, also lohnt sich's. Sowie auch bei dem Event am 7. November. Das ist Geocaching in Space. Ja, aber dazu muss er auch Frühaufsteher sein. Das fängt nämlich um 5.08 Uhr an. In Klammern morgens. Das steht extra mit dabei. In Mengringhausen ist das am Bismarckturm auf der Warte. Dann habe ich noch gesehen GC4QD33. Das ist auf dem Märchenweihnachtsmarkt in Kassel und heißt 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wenn ihr es euch anschaut, dann versteht ihr, um was es geht. Denn das verrückte Datum, also der 11.12.13, hat den Owner nach seinen Angaben dazu veranlasst, dieses kleine kurze Event zu starten. Ich habe mich jetzt gefragt, warum hat er denn nicht noch ein bisschen länger gemacht, bis 17, 18 und 19 Sekunden, dann hätte er doch von 11 bis 19 machen können. Aber das bleibt ihm natürlich überlassen und so ist ja auch ganz nett. So, zum Schluss noch ein Hinweis auf das 4. Fritzlarer Geocacher-Treffen im Brauhaus am 15.11. GC4MTF6. Die Owner sind der Philosoph und Tyrion84 und wie man aus ihrem Will Attend lesen kann, als Veranstalter selbstverständlich auch dabei, sagt Philosoph und Tyrion, irgendwie logisch. Ja, das denke ich auch, darüber habe ich mir auch bis jetzt noch gar keine Gedanken gemacht, aber so ist es ja auch vollkommen korrekt. Na gut. Das war jetzt alles für heute und sollte es jemand geschafft haben, bis hierhin zuzuhören, Respekt und vielleicht hat es ja auch ein bisschen gefallen oder auch interessiert, das wäre perfekt und da freue ich mich. Ich danke fürs Zuhören. In diesem Sinne, macht was draus. Ende, Schluss, aus.